Erster alle, die Durst haben, kommt zum Wasser. Wer kein Brot hat, kommt und kauft Getreide und esst. Ja, kommt und kauft Getreide ohne Geld. Kauft auch Wein und Milch ohne zu bezahlen. Zweiter, warum gebt ihr Geld aus für Brot, das ihr nicht bekommt? Warum gebt ihr euer Geld für etwas, das euch nicht satt macht? Hört auf mich. Dann werdet ihr gut essen. Ihr werdet viel Gutes haben. Dritter, hört gut zu und kommt zu mir. Hört, damit ihr leben könnt. Ich werde euch ein ewiges Versprechen geben. Das sind die guten Dinge, die ich David versprochen habe. Vierter, ja, ich habe ihn zu einem Zeugen für viele Völker gemacht. Er ist ein Anführer und Herrscher über Völker. Fünfter, sicher wirst du ein Volk rufen, das du nicht kennst. Leute, die dich nicht kennen, werden zu dir kommen. Sie kommen wegen Jahwe, deinem Gott, und wegen des Heiligen Israels. Er hat dich geehrt. Sechste, sucht Jahwe, wenn er zu finden ist. Ruft ihn an, wenn er nah ist. Siebter, wer schlecht lebt, soll aufhören, schlecht zu leben. Wer Böses plant, soll damit aufhören. Er soll zu Jahwe zurückkehren. Dann wird Jahwe Mitleid haben. Unser Gott wird viel vergeben. Achter, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Eure Wege sind nicht wie meine Wege. Das sagt Jahwe. Neunter, der Himmel ist viel höher als die Erde. So sind auch meine Wege viel höher als eure Wege. Meine Gedanken sind viel höher als eure Gedanken. Zehnter, der Regen und der Schnee fallen vom Himmel. Sie kommen nicht zurück. Zuerst machen sie die Erde nass und fruchtbar. Sie lassen Pflanzen wachsen. Sie geben Samen zum Säen und Brot zum Essen. Elfter, so ist auch mein Wort, das ich sage. Es wird nicht ohne Erfolg zu mir zurückkommen. Es wird tun, was ich will. Es wird das erreichen, wofür ich es gesandt habe. Zwölfter, ihr werdet fröhlich weggehen. Ihr werdet in Frieden geführt werden. Die Berge und Hügel werden sich vor euch freuen. Alle Bäume auf dem Feld werden sich auch freuen. Dreizehnter, wo Dornen sind, werden Zypressen wachsen. Wo Brennnesseln sind, werden Myrten wachsen. Das wird Jahwe ehren. Es wird ein ewiges Zeichen sein, das nicht vergeht.